Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 38 des Gabelbissen Podcast. All jene, die mich regelmäßig hören, werden sich sicherlich schon gefragt haben, gibt's denn den Gabelbissen überhaupt noch? Ja, den gibt's. Nach meiner ungeplanten und unangekündigten, doch längeren Sommerpause melde ich mich hiermit wieder zurück. All jene, die jetzt Folgen nachhören, ja, denen wird es gar nicht auffallen, dass längere Zeit nichts gegeben hat. Ja. Bevor ich mich noch weiter verzettel, kommen wir lieber zum eigentlichen Thema, dem Kochen oder in der heutigen Folge eher dem Backen. Ja, ihr werdet vermuten, jetzt gibt es wieder mal eine süße Folge und die ganze steht unter dem Zeichen des Gugelhupf. Der Gugelhupf, ja, den kann man eigentlich ganz schwer beschreiben, denn der Gugelhupf ist nicht jetzt ein einziges Backstück, wie wir es jetzt zum Beispiel von der Sachertorte oder der Linzertorte her kennen. Der Gugelhupf, ja, wie soll man sagen, ist mehr oder weniger so eine Art Überbegriff. Er ist fest in der österreichischen Mehlspeisküche verankert und da vor allem in Wien. Und dort ist er quasi ein fixer Bestandteil des klassischen Wiener Frühstücks, aber auch der Wiener Jause und natürlich darf er nicht fehlen im Kaffeehaus. Wie ich bereits vorher gesagt habe, Gugelhupf ist nicht gleich Gugelhupf. Es gibt den Überbegriff und es gibt aber nicht einmal ein Standardrezept, sprich ein Rezept, von dem alle ausgehen. Beim Gugelhupf gibt es wirklich zig verschiedene Varianten. Das unterscheidet sich zum Beispiel je nach Region, wo er gebacken wird. In Wien wird er zum Beispiel anders gebacken als, sagen wir mal, in Tirol oder in Kärnten oder in Salzburg. Beim Teig gibt es auch verschiedene Arten. Man kann Gugelhupf zum Beispiel mit Germteig machen, aber es ist auch denkbar mit einem Rühr- oder Biskuitteig. Ja, und selbst innerhalb der Teige, wenn man zum Beispiel jetzt den Rührteig hernehmen, gibt es wieder unterschiedliche Varianten. Klassiker wäre zum Beispiel ein Ölgugelhupf und ganz bekannt wäre der Marmorgugelhupf, aber dann gibt es natürlich auch noch einen Schokoladegugelhupf, einen Nussgugelhupf, einen Kokosgugelhupf, einen gefüllten, zig Varianten. Also wenn ich da jetzt alle aufzählen würde, ja, der Podcast wäre ein bisschen sehr, sehr lang. In Wien hätte man zum Beispiel zwei klassische Vertreter. Da hätte man auf der einen Seite den Wiener Gugelhupf und den zeichnet aus, dass er mit Rosinen verfeinert wird. Also im Teig befinden sich die Rosinen. Ja, und dann hätte man auch den etwas feineren, den Kaisergugelhupf. Kaisergugelhupf unterscheidet sich darin, dass er noch mit Sultaninen und Mandeln verfeinert wird. Vielleicht noch kurz der Unterschied zwischen Rosinen und Sultaninen. Auf der einen Seite kann man sagen, Rosinen ist ein Überbegriff, sprich Sultaninen sind auch in gewisser Hinsicht Rosinen. Ganz, ganz streng genommen gibt es aber dennoch einen Unterschied. Und zwar werden die Rosinen am Stock direkt getrocknet und die Sultaninen nicht. Rosinen sind übrigens auch die Basis für den ungarischen Tokaja. Tokaja ist ein, ja, müssen wir sagen, ein Wein, der einen ganz, ganz speziellen Geschmack hat. Meiner ist es nicht. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt, probiert es aus. Er ist ziemlich süßlich, würde ich sagen. Und erinnert mich ein ganz, ganz wenig an einen Muskatwein. Und was sind jetzt die Sultaninen? Bei denen ist einmal Voraussetzung, dass eine spezielle Traube verwendet wird. Und zwar wird hier die Sultana-Traube verwendet. Und getrocknet wird das Ganze nicht am Stock, sondern die werden geerntet und dann getrocknet. Geschmacklich finde ich persönlich die Sultaninen besser. Irgendwie ja, haben die andere Süße, sind die irgendwie ein bisschen fleischiger. Ja, einfach, die treffen einfach mehr meinen Geschmack. Ihr seht, Gugelhupf gibt es viele verschiedene Sorten. Eines ist aber immer gleich, und zwar die Form. Ganz, ganz streng genommen spricht man bei der Gugelhupfform übrigens von einer gezupften Kranzform mit Kamin. Ja, und der Kamin ist ganz, ganz wichtig, denn der dient primär dazu, dass heiße Luft schön entweichen kann und der Kuchen, der Gugelhupf, schön durchgebacken ist. Gäbe es den Kamin nämlich nicht, hätte man eine verbrannte Kruste und innen wäre dann noch roh, weil einfach so viel Teigmasse da wäre und das, da gäbe es einfach keine wirklich sinnvolle Art, das zu backen. Die Kugelhubform ist eigentlich älter, als man vermutet. Man will vielleicht denken, ja, das ist im Biedermeier oder so erfunden worden. Nein, nein, nein, weit gefehlt. Die Römer kannten bereits die uns heute bekannte Kugelhubform. So wurden zum Beispiel bei den Ausgrabungen von Carnuntum schon Formen dieser Art gefunden. Carnuntum ist übrigens eine der bedeutendsten Römerausgrabungen in Österreich, liegt nicht allzu weit weg von Wien. Und wenn man in der Gegend ist, es ist wirklich eine sehr, sehr empfehlenswerte Römerausgrabung. Man kann wirklich sehr viel sehen, die damaligen Fußbodenheizungen, die man hatte, und aufgrund der Landesausstellung, die es vor einigen Jahren gegeben hat, wurde dort auch ein Replika einer damaligen Römertherme aufgebaut und die ist wirklich mit viel Liebe zum Detail gemacht. Wenn man da durchgeht, könnte man fast meinen, dass man sich in der alten Römerzeit befindet. Ja, aber natürlich haben die Römer damals noch nicht die modernen Materialien gehabt, die wir heutzutage kennen. Und die haben ihre Formen zum Beispiel aus Kupfer und Bronze gefertigt. Nur wie kam es zu dieser Form? Man vermutet heutzutage dahinter eine gewisse, wie soll man sagen, symbolische Bedeutung. Und zwar, so vermutet man, dürfte diese Form so eine Art drehendes Sonnenrad symbolisiert haben. Und das war in deren Mythologie ein wichtiges Zeichen. Welchen Teig man damals jedoch verwendet hat, das kann man heutzutage nicht mehr sagen. Ja, nach dem Zerfall des römischen Imperiums ist der Kugelhupfer wieder in Vergessenheit geraten. Also kein Mensch hat den mehr so wirklich gemacht und erst viele Zeit später, und zwar so circa ab dem 15. Jahrhundert, ist er wieder aufgetaucht. Und zwar belegt sich das aufgrund von wieder einigen Funden und da war man es eher im Bäuerlichen, wo man das gemacht hat. Und die Kugelhubformen damals waren weitaus einfacher gemacht als zur Römerzeit, denn man hat sie auf der einen Seite aus Holz oder auf der anderen Seite, wenn es ein bisschen besser war, mit sogenannter Hafnerkeramik gemacht. Also Hafnerkeramik, nur kurz zur Erklärung, ist eine Keramik, die auch beim Kachelofenbau zum Einsatz kommt. Heutzutage verwendet man eigentlich klassischerweise für die Kugelhubform keines der genannten Materialien. Heutzutage ist es entweder aus Blech oder auch aus Silikon. Welche beiden Formen man lieber verwendet, ja, das ist dem persönlichen Geschmack überlassen. Ich finde, ein Kugelhupf wird sowohl im Blech als auch im Silikon sehr gut. Ein Tipp, den ich euch aber bei der Kauf einer Blechform geben kann, achtet darauf, dass es ein schwarzes Blech ist, denn irgendwie habe ich die Erfahrung gemacht, wird es im schwarzen Blech besser als zum Beispiel in einem hellen. Warum auch immer, meine Erfahrung, die ich euch gern weitergebe. Ja, früher wurde ja, wie ich schon gesagt habe, der Kugelhupf hauptsächlich in Österreich gemacht, aber zu Zeiten von Marie Antoinette, das war so circa im 18. Jahrhundert, wurde der Kugelhupf nach Frankreich quasi mitgenommen. Ja, und seit dem Zeitpunkt glauben die Franzosen in gewisser Hinsicht, sie hätten den Kugelhupf erfunden. Naja, weit gefehlt. Wir wissen ja eigentlich, waren es die Römer, die heutige Form wurde eigentlich in Österreich erfunden. Also großer Irrtum, wie auch bei einigen anderen gebackenen Spezialitäten in Frankreich, die von Österreichern erfunden wurde. Ja, aber verzetteln wir uns nicht so sehr jetzt mit den Franzosen, kommen wir eigentlich lieber zu unserem heutigen süßen Gebäck zurück. Mit dem Biedermeier ist ja der Kugelhupf ganz trendy geworden. Kaiser Franz Josef wollte bei seinen Sommeraufenthalten im wunderschönen Bad Ischl zum Beispiel einen Kugelhupf immer zum Frühstück essen. Ja, und das war der Auslöser, dass der Kugelhupf zum Statussymbol wurde und von dem Zeitpunkt an wollte dieses Süßgebäck jeder haben, jeder essen. Jetzt habe ich das Wort schon so oft gesagt, jetzt könnte man sich mal fragen, woher kommt denn eigentlich der Name Kugelhupf? Wie bei vielen anderen Sachen gibt es da wieder mal mehrere Theorien dazu. Vermutlich könnte es von der Form stammen. Wenn wir uns so einen Kugelhupf mal anschauen, er ist rund und ja, durchaus hoch. Kugel könnte sich somit von Kugel ableiten. Und das Hupf, so vermutet man, könnte vom aufgehenden Germteig kommen. Denn früher wurde der Kugelhupf primär mit Germteig gemacht und wenn er aufgeht, ja, könnte man sagen, ist das Hopfheer. Eine weitere Theorie geht auf eine mittelalterliche Kopfbedeckung zurück, und zwar auf die sogenannte Cucula. Und die sieht nämlich ähnlich aus wie die Backform. Ja, wie ich finde, auch eine schöne Theorie. Und eine hätte ich noch für euch. Und zwar soll das Ganze aus dem Lateinischen abgeleitet worden sein, und zwar vom Begriff Cucula offer. Und darunter versteht man oder verstand man ein Gebäck für junge Mönche. Das heißt, wenn ein Mönch in einen Orden eingetreten ist, man damals war noch kein Mönch, ich glaube, man nennt es Novize, steinigt mich nicht, wenn es jetzt falsch ist, aber es müsste Novize sein, wurde ihm eben diese Cucula offeriert, angeboten. Ich finde ja, jede der drei Theorien hat so einen gewissen Charme und vermutlich ist auch in jeder ein kleiner Funken Wahrheit drinnen. Welches jetzt nun genau ist, das kann man heutzutage nicht mehr sagen, aber wie so oft, man sucht sich einfach jene Theorie aus, die einem am besten gefällt und ja, nimmt es als gegeben hin. Wie bei so vielen Sachen ist übrigens auch der Gugelhupf wieder mal im Brauchtum zu finden. Und da hätte man zum Beispiel die Steiermark und da wird Gugelhupf gern bei Hochzeiten verwendet. Und zwar wird dieser Kuchen, dieses Süßgebäck wunderschön geschmückt und mit Kerzen verziert und Tänzerinnen tragen ihn quasi als eine Art Krone. Nun ist es die Pflicht des Brautführers, jene Damen in den abgedunkelten Saal zu tragen. Jetzt werden die Kerzen angezündet und die Tänzerinnen tanzen so lange, bis die Kerzen erloschen sind. Man könnte sich vorstellen, bei schnellen Tänzen kann das durchaus schneller passieren. Ja, und danach werden die schön geschmückten Kugelhupf den Gästen serviert. Ich finde ein durchaus netter Brauch, würde ich persönlich gern mal sehen. Vielleicht ergibt sich einmal die Möglichkeit. So, jetzt würde ich mal sagen, genug der grauen Theorie. Kommen wir zum Rezept der heutigen Sendung. Und zwar möchte ich euch da ein Rezept vorstellen, das Marille vor einiger Zeit bei mir im Blog gabelbissen.at bereits veröffentlicht hat. Und zwar einen 3-Schichten-Gugelhupf. Für eine Standard-Gugelhupf-Form benötigen wir 250 Gramm Butter oder Margarine, 200 Gramm Kristallzucker, eine Packung Vanillezucker, 4 Eier der Größe Medium, 250 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver. Zum Backpulver noch eine kleine Anmerkung. Hier würde ich persönlich nicht das reguläre Backpulver kaufen oder verwenden, sondern auf Weinsteinbackpulver setzen. Also wir verwenden das schon seit geraumer Zeit und bei Weinsteinbackpulver hat man einfach den Vorteil, also das haben wir halt gemerkt, die Süßspeisen bekommen nicht diesen typischen Backpulvergeschmack. Man kennt das, wenn in einem Teig viel Backpulver drinnen ist, das hat einen ganz speziellen Geschmack. Beim Weinsteinbackpulver gibt es das nicht. Außerdem benötigen wir 3 Esslöffel Kakao, 80 Gramm gemahlene Nüsse. Da können wir zum Beispiel eine Mischung aus Haselnüssen, Walnüssen oder Mandeln verwenden. Und zu guter Letzt noch etwas Zimt. Ja, im ersten Schritt nehmen wir mal unsere Butter, die könnte ruhig schon zimmertemperiert sein. Geben zu der Kristallzucker und Vanillezucker und schlagen das Ganze mal schön schaumig. Wenn wir das erreicht haben, kommen die Eier hinzu und das vermischen wir wieder schön durch. Wenn wir das alles erledigt haben, nehmen wir ein Sieb und in das Sieb geben wir das Mehl und das Backpulver und sieben es einfach fein zu unserer Butter-Zucker-Eier-Mischung. Und wenn wir das gemacht haben, wird das alles nochmal schön durchgerührt. Hier können wir natürlich nach wie vor den Handmixer verwenden. Wer möchte, kann das Ganze natürlich auch manuell mit einem normalen Rührteiglöffel verwenden. So, jetzt haben wir unseren Grundteig gemacht und jetzt müssen wir das Ganze schön in 3 Teile aufteilen, sprich das Ganze auf 3 Schüsseln verteilen. Nun widmen wir uns mal unserer Kugelhupfform. Die wird zunächst mit Butter ausgestrichen und anschließend kommt noch etwas Mehl hinein, damit die Butter schön mit Mehl bedeckt ist. Aber Achtung, nur ganz wenig nehmen. Wir wollen eine zu starke mehlige Schicht draußen haben. So, nun kommen wir wieder zu unseren Teigen zurück. Am einfachsten, der erste Teil, da braucht man nichts weiter machen. Doch, wir müssen schon was machen. Und zwar den Teil füllen wir gleich einmal in die gefettete und bemehlte Gugelhupfform rein. Gehen wir zur nächsten Schüssel weiter. Da geben wir unser Kakaopulver dazu. Und das rühren wir schön durch, bis wir so eine ja, von der Farbe her schokoladige Masse erhalten. Und das Ganze leeren wir einfach wieder in die Gugelhupfform hinein, zwar auf unsere erste Schicht. Ja, und in den dritten Teil, was geben wir da hinein? Richtig unsere gemahlenen Nüsse und den Zimt. Zimt, da könnt ihr dann ganz nach Belieben, weil es ein bisschen zimtiger mag, gibt mehr rein, wer das nicht so gönnt, ein bisschen weniger. Und wenn gar nicht will, kann es natürlich auch ganz weglassen. Ich persönlich würde reingehen, weil er rundet das Ganze einfach im Punkt der Geschmack viel besser ab. Ja, und auch diese Teigmasse müssen wir wieder schön durchrühren, damit sich die Nussstücke schön verteilen können. Ja, und dann leeren wir das Ganze eben in unsere Gugelhupfform als dritte Schicht hinein. Wir müssen jetzt im Gegensatz zum Marmorkugelhupf jetzt nicht irgendwie noch einen Teig leichter herumrühren, damit sich das durchzieht. Das belassen wir einfach so, wie es ist und geben es ins Backrohr hinein. Und zwar bei 175 Grad Ober-Unterhitze und da bleibt es dann so für gut 50 Minuten im Backrohr drinnen. Am besten kurz die Stichprobe machen. Ist der Teig noch nicht so ganz durch, sprich es bleibt etwas auf eurem Zahnstocher etc. kleben, dann lasst es noch ein bisschen länger drinnen. Das variiert einfach von Backofen zu Backofen. Ja, und dann auskühlen lassen, stürzen und mit etwas Staubzucker bestreuen und servieren. Ein, wie ich finde, toller Gugelhupf, den man hat, was Nussiges, was sogenannt Anführungszeichen Schokoladiges und einen einfachen Rührteig, also vor allem ein bisschen was, sieht auch optisch, finde ich, recht nett aus und überrascht doch so manche Gäste. Ja, bevor ich aber zum Ende der heutigen Sendung komme, möchte ich noch einmal Danke sagen. Und zwar Danke an all jene, die den Gabelbissen-Podcast, aber auch den Blog bis jetzt mit Flatter unterstützt haben. Flatter, wer das nicht kennt, ist eine ganz tolle Art und Weise, wie man Blogger, Podcaster, Fotografen etc. im Netz unterstützen kann. Und zwar in Form von Mikrospenden. Wie das Ganze genau funktioniert, das erfahrt ihr bei mir im Blog unter gabelbissen.at. Und zwar müsst ihr da einfach im Menüpunkt über den Blog gehen und dann im Untermenüpunkt Unterstützung. Da habe ich ein Video verlinkt, wie Flatter funktioniert. Also nochmal an alle, die mich bis jetzt unterstützt haben, vielen lieben Dank dafür. Natürlich auch vielen lieben Dank an all jene, die mich über Twitter anschreiben, mir Mails schicken oder mal Kommentare verfassen. Freut mich immer wieder, Feedback zu bekommen. Konstruktive Kritik ist ja immer etwas, was man als Blogger und Podcaster gern bekommt. Man will es ja schließlich und endlich auch verbessern. Ja, somit wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Ach nein, diesmal viel Spaß beim Nachbacken. Bis zur nächsten Sendung. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.